Die gleichgeschlechtliche Ehe. Bei diesem empfindlichen Thema ist es besonders wichtig zu betonen, dass Worte und Begriffe nicht a priori essentialistisch das Wesen einer Sache widerspiegeln, sondern soziale Konventionen sind. Ihr Zweck ist es, eine sowohl verständliche als auch ausreichend genaue und differenzierte Kommunikation sicherzustellen. Die Ehe als Begriff bezeichnet seit Beginn der geschriebenen Überlieferung ausschließlich die auf Dauer angelegte sexuelle Verbindung und Lebensgemeinschaft von Mann und Frau. In der christlichen Tradition ist diese Bezeichnung monogam. Zu allen Zeiten gab es neben und außerhalb der Ehe ein weites Spektrum sexueller Beziehungen und Aktivitäten mit entsprechenden Namensgebungen. Unabhängig davon entwickelten sich Akzeptanz oder Tabuisierung von Homosexualität. Der Kampf um die Befreiung der Homosexualität von Tabus und Restriktionen aller Art führte seit Ende der 90er Jahre zu der Forderung, auch gleichgeschlechtliche Ehen zuzulassen, weil die Beschränkung der Ehe auf Beziehungen von Partnern unterschiedlichen Geschlechts als Diskriminierung angesehen wurde. Die Erweiterung des formalen Ehebegriffs auf gleichgeschlechtliche Beziehungen ist mit Ausnahme der islamischen Welt überall auf der Erde in vollem Gang. Damit wird auch die angestrebte Umdeutung des Begriffes der Ehe gelingen. Weder für die Sprache noch für die Sache wird aber damit etwas gewonnen sein. Denn diese Begriffsausdehnung geht am historischen Kern und der soziologischen Bedeutung der Institution der Ehe vollständig vorbei. Zu keiner Zeit wurde die Ehe formalisiert als herausgehobene Form einer sexuellen Beziehung, sondern als sexuelle Lebensgemeinschaft, aus der Kinder entsprangen. Um diese Kerngemeinschaft herum entwickelten sich alle sozialen Verbände bis hin zu Staaten. Die Ehe und die daraus entspringende blutsverwandte Familie waren die Träger von Eigentum, Tradition und Zukunft und damit konstitutives Element und kleinste Einheit jeder sozialen Organisation. Das wird sich grundsätzlich auch in Zukunft nicht ändern, weil in dieser Organisationsform offenbar überlegene Bedingungen für das Gedeihen des Nachwuchses angelegt sind. Das historisch und soziologisch konstitutive Element der Ehe ist also nicht auf die Dauer angelegte sexuelle Beziehung an und für sich, sondern die Dauerbeziehung zwischen Partnern unterschiedlichen Geschlechts, die zu Kindern führen kann, deren Pflege und Aufzucht die Zukunft der Gemeinschaft und des Staates sichern. Zwar sollten für alle verständig Denkenden die Geschlechtsliebe und das sexuelle Vergnügen auch in der Ehe ihren Platz finden, aber sie sind weder deren notwendige noch deren hinreichende Bedingung. Die Usurpation des Ehebegriffs soll der homosexuellen Beziehung mehr Legitimität verschaffen. Jede Gruppe kann selbstverständlich über ihre Namensgebung selbst bestimmen. Aber der sexuellen Lebensgemeinschaft von Homosexuellen den Namen Ehe geben zu wollen, ist ein Akt des Übergriffs, weil er den Namen, der einer anderen Art von Gemeinschaft gehört, für sich selber reklamieren will. Der übergriffige Charakter der Okkupation des Ehebegriffs durch die Schwulenbewegung ist es, der Widerstände hervorruft, nicht der legitime Wunsch der Schwulen, mit einem Partner ihrer Wahl eine sexuelle Lebensgemeinschaft bilden zu wollen und dafür auch gesellschaftliche Akzeptanz zu finden. Über die Namensgebung wird ein Kampf ausgefochten, der nur in der Sache bestanden werden kann. Setzt sich die neue Definition der Ehe durch, und das ist absehbar, dann wird sich für die klassische heterosexuelle Ehe, die stets die Keimzelle der Familie bleiben wird, sei sie formalisiert oder nicht, alsbald eine neue Bezeichnung wildwüchsig entwickeln, damit Sprache ihre Kommunikationsaufgabe erfüllen kann. Erneut wird dann die homosexuelle Partnerschaft als etwas anderes wahrgenommen werden, mag sie auch Ehe heißen. Unschärfe, Euphemismus, Verballhornung. Die Wahrheit kann oft verletzend sein. Verloren, durchgefallen, abgeblitzt. Man kann es auch netter sagen. 10. Sieger unter 10 Teilnehmern. Einladung zum 2. Versuch. Lass uns Freunde bleiben. Takt, Barmherzigkeit und Höflichkeit sind im Leben oft genauso wichtig wie Wahrheit und Klarheit. Sprache ist auch dazu da, Brücken zu schlagen, Untiefen zu überwinden und die Gefühle von Menschen zu schonen. Aber das darf ihre zentrale Funktion nicht behindern, nämlich eine gebotene und zweckmäßige Information zu vermitteln. Dies droht überall dort unterzugehen, wo Analyse und Moral miteinander vermischt werden. Beim Evangelischen Kirchentag 2013 in Hamburg beobachtete Reinhard Bingener, Zitat, eine verstörend diffuse Sprache. Ihr hervorstechendes Merkmal ist die Verkehrung der alten klaren Trennung der religiösen Sphäre von der weltlichen Sphäre ins Gegenteil. Statt nachvollziehbar in der Sache zu argumentieren, werden religiöse Formeln mit politisierten Begriffen und gefühligen Verben zu Sätzen amalgamiert, über deren Sinn auch nach Niederschrift bestenfalls Ahnungen möglich sind. Zitat Ende. Problematisch wird es dann, wenn man den Fragen, die einen bewegen, keinen adäquaten Ausdruck mehr verleihen kann, weil der gerade aktuelle Newspeak dies unmöglich macht. Das Gefühl, man sei zur Sprachlosigkeit verdammt, weil die sozial akzeptierten Ausdrucksmöglichkeiten die Ansprache bestimmter Probleme ausschließen, kam anlässlich meines Lettre-Interviews exemplarisch zum Ausdruck und erklärte seine ungeheure Resonanz. Im Folgenden zwei Beispiele zum Euphemismus einerseits, zur euphemistischen Verballhornung andererseits. Vom Verschwinden der wissenschaftlichen Hilfsarbeiter, Hilfsreferenten und Hilfsschüler. Es gab einmal den Hilfsprediger, die Hilfsschwester, den Hilfsarbeiter, den Hilfswilligen und so weiter. Das ist vorbei. Man möchte offenbar niemandem mehr eine Tätigkeitsbezeichnung zumuten, die klar macht, dass es seine Aufgabe ist, andere bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Darum hat auch Sekretärin weitgehend ausgedient und der Assistentin Platz gemacht. Das klingt irgendwie professioneller, zumal kaum einer noch Latein kann. Sonst würde er wissen, dass die wörtliche Übersetzung dieses Fremdworts Hilfskraft ist. Als Bonner Student war ich am Institut für Industrie- und Verkehrspolitik nebenamtlich als wissenschaftliche Hilfskraft tätig. Ich fand nichts dabei, dass dies meine offizielle Bezeichnung war, sondern war stolz darauf. Die jungen Juristen, die an den obersten Gerichten den Richtern zuarbeiteten, wurden wissenschaftliche Hilfsarbeiter genannt, und auch sie waren wahrscheinlich stolz auf diese Gelegenheit in jungen Jahren. Als ich 1975 in das Bundesministerium der Finanzen eintrat, wurde ich Hilfsreferent. Das Ministerium war in Referate gegliedert, die von Referenten geleitet wurden. Die Mitarbeiter des gehobenen Dienstes in einem Referat hießen Sachbearbeiter und die Mitarbeiter des höheren Dienstes hießen Hilfsreferenten. Die Bezeichnung war ehrlich, sie schmälerte auch keineswegs die Bedeutung oder den Einfluss eines guten Mitarbeiters. Aber natürlich stachelte sie den Ehrgeiz an, selber ein Referat zu leiten und so des Zusatzes Hilfs ledig zu werden. Da nicht alle Karriere machen konnten, gab es natürlich auch viele verdiente Mitarbeiter an der Pensionierungsgrenze, die immer noch Hilfsreferenten waren. 1977 war ich für einige Zeit beim Internationalen Währungsfonds. Als ich im Spätherbst ins Finanzministerium zurückkehrte, fand ich mich unvermutet zum Referenten befördert. Wie das? Die Bundesregierung hatte beschlossen, dem jahrhundertealten Leiden am Präfix Hilfs ein Ende zu setzen, indem es einfach gestrichen wurde. Etwa 6000 Hilfsreferenten in den obersten Bundesbehörden verspürten einen Schub von Glückshormonen, bis sie entdeckten, dass ihre Chefs jetzt Referatsleiter hießen. Die Bezeichnung Referent verlor in wenigen Wochen jene verheißungsvolle Mystik, die sie für junge Ehrgeizlinge im Bundesdienst gehabt hatte. Diese Mystik umgab nun das Wort Referatsleiter. Was wurde dadurch geändert? Gar nichts. Geänderte Bezeichnungen ändern nichts an den Formen und Inhalten bürokratischer Strukturen, seien diese nun gut oder schlecht. Merke, sobald ein Euphemismus universelle Geltung erlangt, unterläuft er unvermeidlich den Zweck, dem seine Einführung diente. Sehr anschaulich lässt sich dies im Bildungswesen beobachten. Traditionell gab es im deutschen Schulwesen die Volksschule. Sie wurde von über 90% der Schüler besucht und trug ihren Namen zurecht. Für eine kleine Zahl guter oder sehr guter Schüler gab es die Realschule oder das Gymnasium und eine kleine Zahl sehr schlechter Schüler besuchte die Hilfsschule. Zahlreiche Bildungsreformen in 50 Jahren haben zur Auflösung der Volksschule geführt. Zur neuen Volksschule wurden in den Großstädten die Gymnasien bzw. in Berlin die Gemeinschaftsschule, wo man auch Abitur machen kann. Die Zahl der Schüler, die diesem System mit Erfolg entfliehen, indem sie sich in bilinguale Schulen, in Einrichtungen für besonders Begabte retten oder auf Privatschulen gehen, entspricht etwa der Zahl der Realschüler und Gymnasiasten in den 50er Jahren. Die Hilfsschule hieß deshalb Hilfsschule, weil die Schüler, die dort waren, besondere Hilfe benötigten. Dies, so offen zu sagen, empfand man irgendwann als taktlos bzw. diskriminierend. So wurde die Hilfsschule zuerst zur Sonderschule, das klang aber immer noch zu abgesondert, und schließlich zur Förderschule. Das klang besser, war aber sachlich ganz unsinnig, denn jede gute Schule sollte eine Förderschule sein, indem sie das vorhandene Begabungspotenzial bestmöglich zur Geltung bringt. Zudem wurde ja die grundlegende Diskriminierung nicht abgeschafft, dass man Kinder nach ihren Begabungen sortierte. Daraus erwuchs die Idee der Inklusion. Schüler mit besonderem Förderbedarf, von Lernbehinderung wollte man nicht mehr sprechen, werden in die Regelschule integriert und der besondere Förderbedarf soll durch differenziertes Lernen abgedeckt werden. Die Gemeinschaftsschule, früher Volksschule, ist also eine inklusive Schule geworden. Durch diese Operationen sind die sichtbaren Formen der Ungleichheit zwischen begabten und weniger begabten Schülern abgeschafft worden. Auf der Bezeichnungsebene wurden also alle Unterschiede mit Erfolg nivelliert. Diese sprachliche Analyse der Benennungswechsel sagt natürlich nichts über die Qualität der dahinterstehenden Reformen. Diese zu untersuchen war auch nicht das Ziel dieses Abschnitts. Trotzdem tut der Verfasser an dieser sachlich nicht passenden Stelle dazu seine Meinung kund und behauptet, in den 50er Jahren lernte man in der 8-jährigen Volksschule im Durchschnitt deutlich mehr als heute in 10 bis 12 Jahren Gemeinschaftsschule. Auch die Lernbehinderten lernten auf den damaligen Hilfsschulen im Durchschnitt deutlich mehr als heute bei Inklusion. Man hat die Homogenität von Lerngruppen der Gleichheitsideologie geopfert und das rächt sich in durchschnittlich schlechterer Bildungsleistung. Erfolgreich durchgesetzte Euphemismen verleiten leicht zu der Illusion, man habe ein Problem gelöst. Weit gefehlt, das Problem kann sich sogar verschlimmern, wenn die sanft betäubende Wirkung der euphemistischen Beschreibung der gründlichen Problemanalyse im Wege steht. Sprachbäder, Jabl und Jühl. Das traditionell sehr schlechte Berliner Schulsystem erfuhr durch eine im Jahr 2006 eingeleitete Reform der Grundschulen noch einen weiteren Schub nach unten. Damals wurde die in Berlin übliche einjährige Vorschule abgeschafft, die die Kinder an den Schulbesuch heranführen und dazu elementare Voraussetzungen einüben sollte. Gleichzeitig wurde die Möglichkeit abgeschafft, die Kinder abhängig von ihrem Entwicklungsstand um ein Jahr zurückzustellen, und schließlich wurde der Beginn der Schulpflicht um ein Jahr vorverlegt. Auf dieser Grundlage sollte jahrgangsübergreifendes Lernen eingeführt werden. Dafür erfand man die Abkürzung JÜL. Beim jahrgangsübergreifenden Lernen wurden die Kinder von 2 bis 3 Jahrgangsstufen in einer Lerngruppe zusammengefasst. Durch innere Differenzierung sollte den unterschiedlichen Entwicklungs- und Leistungsständen der Kinder Rechnung getragen werden. Diese wahrhaft utopische, zudem überstürzt und ohne den nötigen Mehrbedarf an personellen Ressourcen vorgenommene Reform geriet zum Desaster. Einige Jahre später zeigten Tests, dass die Schulleistungen dadurch sanken, anstatt zu steigen. Politik und Verwaltung hatten aber an Propaganda und Glaubwürdigkeit zu viel investiert, um die Reform rückgängig zu machen. Stattdessen erlaubte man den Schulen ab 2012 die Rückkehr zum Lernen in Jahrgangsstufen, wenn sie dies wollten. Etwa die Hälfte machte davon Gebrauch. Nun wollte man zumindest beide Formen des Lernens als gleichwertig darstellen, um das Desaster zu überdecken. Flugs erfand man für das traditionelle Lernen in Jahrgangsstufen auch eine Abkürzung, Jabl. Dies soll jahrgangsbegleitendes Lernen heißen, was schon ein sprachlicher Unfug ist. Dazu erfand man auch ein Verb, jabbeln. Wo also Kinder in Jahrgangsstufen unterrichtet werden, wie dies seit Einführung der Schulpflicht überall dort üblich war, wo man die einklassige Dorfschule überwunden hatte, da wird in dieser Diktion gejabbelt. So sollte es offenbar gelingen, die überfällige Diskussion um eine verantwortungslose und verfehlte Reform ins Läppische zu ziehen und den traditionellen Unterricht lächerlich zu machen. Jühl und Jabbel. Das kommt dabei heraus, wenn die Bildungspolitik sich zum Ziel setzt, die Gesellschaft zu egalisieren, statt den Kindern etwas beizubringen. Da ist es nur folgerichtig, dass selbst Kinder von Professoren an Berliner Schulen schlechtere Leistungen erbringen als an Münchner Schulen. Auch ein anderes Problem der Berliner Schulen zog die Bildungsverwaltung auf sprachlichem Wege ins Lächerliche, anstatt es zu lösen. Die Ballung von türkischen und arabischen Migranten mit Defiziten bei der deutschen Sprache in bestimmten Vierteln macht Spracherziehung häufig schwierig. Zur Lösung dieses Problems, auf das sie keine inhaltliche Antwort hatte, erfand die Bildungsverwaltung das Sprachbad, das die Kinder in der Kita, auf der Straße und in der Schule nehmen sollen. So wüchsen ihnen die adäquaten Deutschkenntnisse im Prinzip automatisch zu. Das ist aber so gar nicht möglich in Stadtquartieren, in denen kaum Deutsch gesprochen wird. Und so breitet sich dort ein Pidgin-Deutsch aus, das Integration und schulische Leistung weiter erschwert. Ein Sprachbad, allerdings in Türkisch und Arabisch, nimmt stattdessen jene schrumpfende Minderheit von deutschen Kindern, die in solchen Vierteln noch leben. Zudem übernehmen die deutschen Kinder oft das fehlerhafte Pidgin-Deutsch, weil es als cool gilt. Soziale Unwörter. Alleinerziehend, arbeitslos, Wirtschaftsflüchtling. Die Nationale Armutskonferenz, NAK, veröffentlichte im Februar 2013 eine Liste der sozialen Unwörter, die in 23 Positionen von alleinerziehend bis Wirtschaftsflüchtling reichte. Ihr Sprecher Thomas Bayer sagte dazu: Sprache ist nicht neutral, Sprache bewertet. Vor diesem Hintergrund sollten wir alle Sprache so nutzen, dass sie keine Klischees reproduziert. Wohl wahr und doch auch wieder nicht. Benennungen sind nämlich, wie bereits ausgeführt, als solche wertfrei. Soweit Klischees entstehen, haben sie nichts mit den Worten zu tun, sondern mit den Köpfen der Übersender und Empfänger. Die Bilder, die in deren Köpfen sind, müssen gar nicht mal unbedingt Klischees sein. Sie sind aber natürlich geprägt durch die Erlebnisse, Erkenntnisse und Erfahrungen, die mit dem jeweiligen Wort verbunden sind. Das Wort Löwe hat andere emotionale Konnotationen als das Wort Faultier. Soweit die Konnotationen aus der Sache selbst stammen, gehen sie am Ende auch immer mit der Sache. Wenn jetzt also jemand erzwingen könnte, dass ab sofort Löwen als Faultiere bezeichnet werden, während umgekehrt Faultiere Löwen heißen, dann würden sich lediglich die Bilder in den Köpfen der Menschen umdrehen. Nunmehr würde der Löwe als langsam und träge gelten und das Faultier als stark und mutig wahrgenommen werden. Nur für die Phase der Umgewöhnung würde man sich Zeit kaufen und von einer Benennungsillusion profitieren. Ansonsten aber träte das ein, was ich den Roma-Effekt nenne. Die Konnotationen von Zigeuner sind eben jetzt auf Roma übergegangen, so dass der Begriffswechsel, wie beschrieben, gar nichts brachte. Dazu die Analyse von drei Begriffen aus der Liste der sozialen Unwörter. Erstens, alleinerziehend. Nicht der Begriff alleinerziehend bewertet. Er stellt vielmehr in nüchterner Sprache ein soziales Faktum fest. Er meint eine zusammenlebende Familie mit mindestens einem Kind und höchstens einem Erziehungsberechtigten. Natürlich kann niemand das individuelle Vorwissen ausblenden, das mit der Benennung konnotiert ist. Kinder aus zerbrochenen Beziehungen bzw. von Anfang an vaterlose Kinder entwickeln sich im Durchschnitt schlechter. Wenig gebildete, wenig gefestigte und nicht sehr intelligente Frauen werden mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit alleinerziehende Mütter etc. etc. Durchschnittswerte sagen nichts über Einzelfälle und taugen auch nicht für Individualprognosen. Wahrscheinlich schwebt der NAK vor, der Umstand, ob jemand alleinerziehend ist oder nicht, solle als Gegenstand soziologischen und statistischen Interesses völlig verschwinden. Dann könnte auch niemand entdecken oder untersuchen, ob mit dem Status des Alleinerziehens besondere Probleme verbunden sind und wenn ja, welche. Damit stellt sich die NRK ganz locker in George Orwells Newspeak-Tradition. Zweitens, arbeitslos. Bei arbeitslos schlägt die NRK nur eine Umbenennung in erwerbslos vor. Es könnte ja sein, dass der Arbeitslose unentgeltlich arbeitet. Man könnte auch, analog zum Englischen unemployed, also ohne Beschäftigungsverhältnis, sagen. Auch hier gilt wieder, die Worte sind gleichgültig. Am liebsten wäre es der NRK wohl, wenn der Sachverhalt, keine bezahlte Arbeit zu haben, ganz aus den Möglichkeiten der zulässigen Sprache verbannt werden könnte. Das geht aber nicht, weil am Begriff der Arbeitslosigkeit in der einen oder anderen Form der größte Teil der staatlichen Transferleistungen hängt. Ein Blick ins 19. Jahrhundert könnte helfen. Als es noch keine Arbeitslosenunterstützung gab, existierte selbstverständlich auch keine Arbeitslosenstatistik. Niemand sprach über Arbeitslose, höchstens über Weberaufstände, Hunger und Elend. Dahin möchte die NRK sicher nicht zurück. Sie ist hier in einer Falle. Wo es Arbeitslosenunterstützung in welcher Form auch immer gibt, da existiert zwingend auch eine Arbeitslosenstatistik. Und dort gibt es auch Menschen, welche arbeitslos genannt werden und sich selbst auch so bezeichnen müssen, wenn sie Transferleistungen vom Staat wollen. Die Bezeichnung ist aber auch nicht so wichtig, weil jede denkbare Benennungsalternative zu arbeitslos mit demselben Problem konfrontiert ist. Es wird in unserer Gesellschaft niemals als prestigefördernd gelten, wenn jemand, der arbeitsfähig ist, bekennt, dass er keine bezahlte Arbeit findet, obwohl er danach sucht. Die Transfers zu erhalten und den Sachverhalt sprachlich zu verschleiern, wie sich die NRK das vorstellt, das ist angewandter Sozialkitsch. Drittens, Wirtschaftsflüchtling. Es ist nicht ehrenrührig, in ein Land zu streben, das ein besseres Auskommen bietet. Und wenn es nur möglich ist, dies zu erreichen, indem man einen Flüchtlingsstatus vortäuscht, den man nicht hat, so sollte man zwar den Betrug nicht decken, sich aber auch nicht moralisierend über ihn erheben. Der Wirtschaftsflüchtling muss weder idealisiert noch verteufelt werden. Er muss aus Sicht deutscher Interessen schlichtweg verhindert werden. Das geht aber nur, wenn man das Phänomen erkennt, benennt und quantifiziert. Das aber will die NRK offenbar nicht. Ihre Bedeutung wächst ja auch, je mehr Arme aus aller Welt nach Deutschland strömen. Die NRK will offenbar die Benennung des Problems unterbinden. Die Motive dafür sind unklar. Wahrscheinlich gehört sie zu jenen, die der Auffassung sind, dass eigentlich alle armen Menschen in der ganzen Welt mindestens einen moralischen Anspruch auf die deutsche Grundsicherung haben. Das kann man so wollen, man sollte es aber nicht anstreben über Sprachverbote, die in Denkverbote münden.